Überall standen die schwarzen Riesen in ihren Insektenpanzern. Niemand außer Xaide selbst wusste, wie sie es fertiggebracht hatte, die 5, die ihr noch übrig geblieben waren, zu verhundertfachen. Aber nicht nur das. Etwa 50 von ihnen saßen nun auf gewaltigen Pferden, die ebenfalls ganz aus schwarzem Metall bestanden und sich völlig gleich bewegten. In einem Triumphzug geleiteten diese Reiter einen Thron die Hauptstraße herauf. Niemand wusste, wo er hergekommen war. Er war groß wie ein Kirchenportal und bestand ganz und gar aus Spiegeln jeder Form und Größe. Nur das Sitzpolster war aus kupferfarbener Seide. Merkwürdigerweise glitt dieses glitzernde Riesending von selbst langsam die Straßenspirale aufwärts, ohne dass es geschoben oder gezogen wurde, ganz so, als hätte es ein Eigenleben. Als es vor dem großen Elfenbeintor zum Stehen kam, trat Bastian aus dem Palastbezirk hervor und nahm darauf Platz. Er sah winzig klein wie eine Puppe aus, als er nun inmitten all dieser glitzernden, kalten Pracht dort saß. Die Menge der Zuschauer, die von einem Spalier der schwarzen Panzerriesen zurückgehalten wurde, brach in Jubel aus. Aber er klang auf unerklärliche Art dünn und schrill. Danach begann der langwierigste und ermüdendste Teil der Feierlichkeit. Alle Sendboten und Abgeordneten des phantasischen Reiches mussten sich in einer Reihe hintereinander aufstellen, und diese Reihe reichte vom Spiegelthron nicht nur die ganze spiralförmige Hauptstraße des Elfenbeinturms hinunter, sondern weit, weit in das Gartenlabyrinth hinein, und immer neue schlossen sich hinten an der Schlange an. Jeder Einzelne musste, wenn die Reihe an ihn kam, vor dem Thron niederfallen, mit der Stirn dreimal den Boden berühren, Bastians rechten Fuß küssen und sagen: »Im Namen meines Volkes und meiner Artgenossen bitte ich dich, dem wir alle unser Dasein verdanken, dich zum kindlichen Kaiser Phantasiens zu krönen.« 2 oder 3 Stunden waren schon auf diese Weise vergangen, als eine plötzliche Unruhe durch die Reihe der Wartenden ging. Ein junger Faun kam die Straße heraufgejagt. Man sah, dass er mit letzten Kräften lief, denn er taumelte und stürzte ab und zu, raffte sich auf und rannte weiter, bis er sich vor Bastian niederwarf und nach Luft rang. Bastian beugte sich zu ihm nieder. »Was gibt es, dass du es wagst, diese Zeremonie zu stören?« »Krieg. Oh Herr, Atreo hat viele Aufrührer gesammelt und ist mit 3 Heeren unterwegs hierher. Sie verlangen, dass du Aurin ablegst, und wenn du es nicht freiwillig tust, so wollen sie dich mit Gewalt dazu zwingen.«